WDR 5. Neugier genügt. Die Geschichte Zermatts als das Matterhorndorf beginnt bereits im 18. Jahrhundert. Da ist der Ort ein typisches kleines armes Bergdorf mit rund 400 Bewohnern. Am oberen Ende des Vispertals auf rund 1600 Metern gelegen. Eines Tages, so der Zermatter Heimatforscher Klaus Julen, finden erste Fremde mit einer nie gehörten Sprache herauf, Engländer. Aber das waren meistens noch Gelehrte, Botaniker und Physiker oder was auch immer. Und die paar Leute, die gekommen sind, sind beim Fahrrad abgestiegen. Und dann 1838 hat ein Zermatter namens Josef Lauber eine erste kleine Herberge errichtet. Soviel ich weiß, 3 Zimmer mit 6 Betten, also etwas sehr, sehr Bescheidenes. Und damit sind dann eigentlich so ein bisschen die Gastbetriebe, die Hotels dann aufgekommen. Mit den 1850er Jahren tritt bei den Gästen von der Insel die wissenschaftliche Motivation in den Hintergrund. Es beginnt das sogenannte goldene Zeitalter des Alpinismus. Denn Zermatt ist umgeben von 38 Viertausenden. Im folgenden Jahrzehnt erobern die Vertreter des British Empires die bedeutendsten Gipfel, wie die Dufour-Spitze des Monte-Rosa-Massivs, den Lieskamm, das Weißhorn und das Obergabelhorn. Zugleich weiß ein findiger und visionärer Auswärtiger das wachsende Interesse an Zermatt zu nutzen, Alexander Seiler. Der deutschstämmige Bergbauernsohn hat das touristische Potenzial der herrlichen Hochalpenlandschaft mit der beeindruckenden freistehenden Pyramide des Matterhorns erkannt. Innerhalb weniger Jahre begründet er eine Hoteldynastie im Dorf. Matterhorn-Erstbesteiger Edward Whymper schreibt in seinem Buch »Der lange Weg auf den Gipfel«: Die Hotels, einschließlich des Gasthofs zum Riffelberg, gehören sämtlich einem Eigentümer, Alexander Seiler, dem das Dorf und das Tal viel zu verdanken haben und der in allen schwierigen Fällen der beste Ratgeber ist. Den entscheidenden Grundstein für die touristische Zukunft Zermatts aber legt ein historisches Ereignis, die tragische Erstbesteigung des Matterhorns mit 4 Toten. Und ein Name, Edward Whymper, einer der Überlebenden. Er gilt seitdem als heroischer Bezwinger des Gipfels. Jetzt zum 150. Jubiläum wird sein Heldentum kritisch zurechtgerückt, vor allem von Bergsteigerlegende Reinhold Messner in seiner soeben erschienenen Doku-Erzählung »Der gefallene Himmel«. Ich habe versucht, diese Matterhorn-Geschichte so zu erzählen, dass klar wird, dass sich der Alpinismus wesentlich verändert hat mit dieser Besteigung, dass der Alpinismus erstmals seine Unschuld verliert. Und weil Whymper in der Lage war, als sehr geschickter Schreiber, er hat auch das Buch bebildert, das Thema zu besetzen und 150 Jahre lang zu halten, war es höchste Zeit, dass man den Unfall durchleuchtet, bergsteigerisch. Wobei es Messner besonders darauf ankommt, Whympers mangelndes Verantwortungsbewusstsein herauszustellen und dem mitüberlebenden Zermatter Bergführer Peter Taugwalder die Ehre zurückzugeben. Denn was Whymper dann 6 Jahre später mit seinem Matterhornbuch gemacht hat, ist ein Rufmord an Taugwalder, an Vater Taugwalder. Und er ist daran zerbrochen, gestorben. Und das wurde nie richtig gestellt. Die Geschichte beginnt in der ersten Julihälfte 1865. Nach 4-jähriger Vorbereitung macht sich der 25-jährige Whymper daran, den Gipfel zu erreichen. Auf der italienischen Südseite des Bergs von Breuil aus hat er in zähen, teils lebensgefährlichen Aufstiegen eine machbare Route erschlossen. Entscheidend unterstützt hat ihn dabei der einheimische Bergführer Jean-Antoine Carrel. Mit ihm gemeinsam will er nun auch das letzte Stück meistern. Carrel jedoch sagt überraschend ab, er sei schon lange zuvor eine andere Verpflichtung eingegangen. Was Carrel verschweigt, er soll den jungen italienischen Alpenclub zum nationalen Gipfeltriumph führen. Als Whymper ihn tags darauf mit großer Mannschaft auf dem Weg zum Matterhorn entdeckt, sieht er sich hintergangen. Erbost beschließt der Engländer, ihm über die schweizerische Seite zuvorzukommen. Sie gilt bislang als zu schroff, zu steil, als unbezwingbar. Doch nun geht es für ihn um alles. Der Zufall kommt Whymper entgegen, in Gestalt von Lord Douglas, einem Angehörigen der britischen Königin Victoria. Der junge Bergsteiger will das Matterhorn ebenfalls erobern und er hat, was Whymper dringend sucht, einen verlässlichen Bergführer, den Zermatter Peter Taugwalder. Sie einigen sich, gemeinsam aufzusteigen. Doch noch am Abend vor dem Aufbruch stehen drei weitere Gipfelanwärter im Speisesaal des Hotels Monte Rosa vor ihnen. Der geistliche Charles Hudson, berühmtester Bergsteiger jener Zeit, mit einem jungen, unerfahrenen Zögling namens Haddow und der damals beste Bergführer Michel Croix aus dem französischen Chamonix. Sie beschließen kurzerhand, den Berg zusammen anzugreifen. Es ist keine günstige Ausgangssituation, sagt Messner. Wimper hat sich im letzten Moment eben dazu entschlossen, auf die Schweizer Seite zu gehen, traf dabei diesen Lord Douglas. Dann kamen zufällig noch die anderen, die alle aufs Matterhorn wollten. Ist natürlich bergsteigerisch eine ungünstige Situation. Aber Wimper, der den größten Ehrgeiz hatte und natürlich schon lange versucht hatte, wollte sich das Matterhorn, die Erstbesteigung, er hat verstanden, was das bergsteigerisch bedeutet, wegschnappen lassen und ist dann in dieser Konstellation mitgegangen. Eine zusammengewürfelte Seilschaft mit zweifelhaften Erfolgschancen also, einander unbekannt, nicht eingespielt, sogar mit drei Sprachen. Und mit einer Ausrüstung, die aus heutiger Sicht für ein Himmelfahrtskommando gut ist. Im Matterhorn-Museum zeigt der Zermatter Hermann Biener, Ex-Präsident der Internationalen Bergführervereinigung, auf einen Bergschuh von Haddow. Wenn wir hier den Schuh von Haddow anschauen, dann ist das ein besserer Schuh für eine Party, vielleicht im Frack und einfach ein bisschen über die Knöchel hochgezogen, ungefähr so. Kaum besser sind die Sicherungsgeräte, die Seile, die schwere Lodenkleidung. Am 13. Juli 1865 brechen die Männer auf, errichten auf rund 3300 Metern am Berg ihr Nachtlager. Am frühen Morgen des 14. Juli um 2 Uhr brechen sie von dort auf. Sie wollen, sie werden Geschichte schreiben. Peter Taugwalder Sohn, den sein Vater als dritten Bergführer in die Seilschaft eingebracht hat, beschreibt später. Wir brauten etwas Tee und brachen sofort zum Angriff auf unseren riesengroßen Gipfel auf. Um etwa 3 Uhr begann der Tag zu dämmern und der östliche Himmel schien wie pures Gold. Nicht eine einzige Wolke war sichtbar. Die einzigen hörbaren Laute waren die Schritte von 7 begeisterten Kletterern und das Geklapper der Eispickel auf den Felsen. Das Matterhorn liegt vor ihnen wie ein großer Abhang, der gleich einer mächtigen natürlichen Treppe 900 Meter hoch aufsteigt, hält Wimper fest. Ohne besondere Schwierigkeiten kommen sie zunächst seilfrei voran. Hudson und Wimper wechseln sich in der Führung ab. Oberhalb 4000 Metern wird der Fels teils brüchiger, steiler, schwieriger. Nach mehr als 8 Stunden gelangen sie plötzlich an eine senkrechte Wand. Vorsichtig weichen sie in die heikle Nordflanke aus, die trotzdem kaum weniger schwierig ist, mit ihrem schroffen Fels, vereisten und unsicheren kleinen Tritten und Griffen. Der erfahrene Bergführer Croix übernimmt hier die Führungsarbeit. Wimper dann. Nachdem wir um eine ziemlich schlimme Ecke gebogen waren, befanden wir uns wieder auf Schnee. Der letzte Zweifel verschwand jetzt vollständig. Das Matterhorn gehörte uns. Wir hatten bloß noch 60 Meter über bequemen Schnee zu gehen. Da bindet Croix sich aus dem Seil und stürmt dem Gipfel entgegen. Wimper macht sich sofort frei und hastet Croix nach. Nach allen Anstrengungen als Zweiter abgehängt zu werden, das darf ihm jetzt nicht passieren. Kurz vor dem höchsten Punkt holt er Croix ein und setzt nur einen Augenblick später als erster Mensch seinen Fuß auf 4778 Metern in den unberührten Schnee. Um 14:45 lag die Welt zu unseren Füßen und das Matterhorn war besiegt. Hurra! In seinem Triumph hält Wimper sogleich nach Carell und dessen Seilschaft Ausschau. Er entdeckt sie einige hundert Meter Tiefe. Ich habe dich geschlagen! Ruft er dem Konkurrenten hinunter. Der Anblick der 7 Männer auf dem Gipfel lässt die Italiener tief enttäuscht absteigen. Was Wimper allerdings nicht ahnt, er hat seinen Sieg mit einem folgenschweren Fehler errungen, der 4 Männern seiner Seilschaft beim Abstieg jede Chance auf Rettung nehmen wird. Messner belegt das mit späteren Äußerungen Wimpers und dessen Holzstich vom Gipfel. Wimper hatte nicht die Möglichkeit, die Zeit, das Seil auszubinden. Das ist sehr kompliziert mit einem Hanfseil. Er hat das Seil durchtrennt, sagt er auch an 3 Stellen, die allerdings nicht schriftlich belegt sind, sondern nur mündlich. Aber er zeigt sich am Gipfel mit einem um die Schulter gelegtes Seil. Und Wimper war mit der Zeichnung immer ganz genau. So hat er sozusagen auch die Dokumente hinterlassen für die Details bei dieser Besteigung. Die Folge des eiligen Schnitts: nicht mehr alle können sich beim Abstieg mit demselben starken Seil sichern. Taugwalder muss sich mit den ersten vier durch ein dünnes Hilfsseil verbinden. Benedikt Perren, Präsident der Zermatter Bergführer und Nachkomme Taugwalders, erläutert: Und dieses dünne Seil war dann einfach zu schwach, um die vier Leute zu halten. Also im Grunde genommen hat der Wimper selber durch sein Ego das ganze Unglück auch ein bisschen eingeleitet. Der Unfall geschieht, als sie wieder die heikle Nordwandpassage erreichen. Der unerfahrene junge Haddow rutscht aus und zieht in Sekundenschnelle die anderen mit sich. Verzweifelt stemmt Taugwalder Vater sich gegen den vierfachen Ruck. Zum Glück hat er zuvor das hintere Seil um einen Felssporn gelegt. Das hält ihn jetzt. Doch das Seil vor ihm zerreißt. Die vier Ersten stürzen 1200 Meter tief die Nordwand hinab. Unter dem Eindruck des entsetzlichen Geschehens gelingt den drei Überlebenden der Abstieg ins Tal. Dort geht rasch die Vermutung um, Taugwalder habe zur eigenen Rettung das Seil mit einem Messer durchschnitten. Ein windiger Journalist greift das Gerücht auf und verbreitet es in alle Welt. Wimper reagiert auf infame Weise, betont Messner. Wimper sagt nur, es ist eine Ungerechtigkeit, dem Taugwalder zu unterstellen, dass er das Seil durchgeschnitten hätte. Aber Taugwalder hatte jeden Grund, das schwache Seil zu nehmen, weil er wusste, er kann seinen Sohn und sich selber nur retten, sollten die anderen stürzen, wenn er dort ein dünnes Seil nimmt. Und das ist, ja, es ist ein Verbrechen, weil auch Rufmord ein Verbrechen ist. Wimper verschweigt, dass wegen seines Schnitts knapp vor dem Gipfel Taugwalder nur noch das dünne Seil blieb. Der ungeheure Vorwurf hat dem Leben seines Ururgroßvaters eine ganz andere Wende gegeben, sagt Nachkomme Perren. Er hat dann nicht mehr viele Gäste gehabt oder praktisch keine Gäste mehr, weil er ebenso als schlechter Bergführer gegolten hat. Hat daher nicht mehr ein gutes Einkommen generieren können und nachher ein armseliges Dasein eigentlich gefristet. Und ist dann fast als Alkoholiker dann auch geendet. Für die Zermatter dagegen beginnt mit der tragischen Erstbesteigung ein neues Zeitalter. Plötzlich ist ihr Berg weltberühmt. Bisher waren sie arme Bergbauern. Als Bergführer können sie das in der nur zweimonatigen Sommersaison jetzt ändern. Schon zwei Touren auf das Matterhorn erbringen ein Jahresauskommen, ehe der Schnee ihr Dorf wieder isoliert. Das bleibt nicht folgenlos, erzählt der Zermatter Hermann Biener, Ex-Präsident der Internationalen Bergführervereinigung. Bergführer gingen zu Fuß nach Täsch, um dann die Engländer ankommen zu sehen und mit denen zurückzulaufen. Und dann wurden die auf der Bahnhofstraße angegangen und nachher kamen sie ins Hotel und dann hatte der Hotelier auch schon einen Führer bereit. Also es war natürlich ein gewisser Kampf um dieses Einkommen. Berühmt ist die Mauer gegenüber dem Hotel Monte Rosa, auf der damals viele Männer sitzen, in der Hoffnung, als Führer engagiert zu werden. Es sind mit den Worten Wimpers: Gute, schlechte und mittelmäßige, die auf neue Ankömmlinge warten und die Franken berechnen, die sich ihnen aus der Tasche locken lässt. Ein vom Kanton Wallis eingesetzter Kommissär soll schließlich dafür sorgen, dass die Bergführer sich nicht gegenseitig die Kunden abjagen. Er bittet schließlich entnervt um seine rasche Entlassung mit dem Hinweis, er habe eine solche gottlose Nation in seinem Leben nirgends angetroffen. Ab 1870 gilt ein kantonales Reglement. Und da gab es Bergführer erster und zweiter Klasse. Die erste Klasse konnten Gipfelbesteigung machen und die zweite Klasse Passübergänge und Wanderungen. Und wenn man ein paar Jahre lang zweite Klasse war, rückte man dann in erste Klasse nach. Alle Bergführer waren verpflichtet, einen dreitägigen Kurs, nicht in Bergsteigen, sondern in gutem Benehmen zu absolvieren. Die Vorschriften betrafen aber auch die Gäste. Eine lautete: Die Reisenden dürfen keinen Regenschirm aufspannen, ohne vorher den Führer gemahnt zu haben. Schwerfälliger taten sich die Zermatter mit der Hotellerie. Es ist Dorfpfarrer Josef Ruden, der die Initiative ergreift, erzählt Heimatforscher Klaus Juhlen. Dieser Pfarrer Ruden hat eben dann gemerkt, dass die beiden wichtigsten Hotels im Dorf nicht von Einheimischen geführt wurden, sondern eigentlich von zugezogenen Leuten. Und er hat dann so in den 70er Jahren die Bevölkerung von Zermatt so weit gebracht, dass sie dann hier im Dorf auch ein Haus gebaut hat, Hotel Zermatterhof, das jetzt noch steht. Um keine unnötigen Kosten zu verursachen, verpflichtet der Pfarrer die Zermatter Burger zur gemeinnützigen Mitarbeit beim Bau. Ihr Lohn soll ein jährlicher Anteil am erwirtschafteten Gewinn sein. Das zahlt sich aus und lässt die sogenannte Burgergemeinde weitere Hotels und Restaurants erbauen. Die Rivalität zwischen den heute 1500 alteingesessenen Zermattern, den Burgern eben, und der Seilerfamilie ist über die Zeit hinweg bestehen geblieben. So gelten die weißen Pferde der Gästekutsche des Zermatterhofs und die schwarzen von der des Seilerhauses Montservin unter den Einheimischen als Ausdruck von Himmel und Hölle. Wie prächtig sich der Bergtourismus entwickelt, kann man bei dem amerikanischen Tom Sawyer-Autor Mark Twain nachlesen, der im August 1878 in den Ort kommt. Er lässt sich, wohl durch das Auftreten anderer Touristen, vom Wanderweg auf den harmlosen Riffelberg zu einer Satire inspirieren. In Climbing the Riffelberg macht sich eine 205-köpfige Expedition mit Büglerinnen und Pastetenbäcker, 22 Whiskyfässern, 154 Regenschirmen und jeder Menge Opiumtinktur auf den Weg. Ich saß in steinharter Entschlossenheit da, denn im Geiste rang ich bereits mit den Gefahren der Berge und mein Freund starrte mich in anbetender Bewunderung durch seine Tränen an. Endlich warf er sich in einer liebevollen Umarmung auf mich und rief mit entsagender Stimme, »Ihr Harris wird sie nie verlassen. Wir werden zusammen sterben.« Realsatire hat am Matterhorn Schuhmacher Otto Burgener noch als Junge erlebt. Der heute 86-Jährige, der erstklassige Bergschuhe für Kunden rund um den Globus handgefertigt hat, erinnert sich an sehr selbstgefällige Auftritte der englischen Gäste. »Junge Leute, Fanatiker, so wie man sagt, die kamen den ganzen Tag durchs Dorf, ein Seil übergehängt, ein Rucksack an, Pickel in der Hand und durchs ganze Dorf den ganzen Tag herumspaziert, für den Leuten zu zeigen, ich bin Bergsteiger. Die Tage, da die Hotels praktisch nur von Engländern bewohnt waren, von denen viele sogar die ganze Sommersaison überblieben, die endeten mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Ab den 1950er Jahren sind es eher Wintersportgäste, die kommen und sich von den Berghängen ringsum Zermatt schwingen. Mit ihnen machen die 130 Hotels und Vermieter der 1500 Apartments heute etwa drei Viertel ihres Jahresgeschäfts. Und das alte Zermatt? Einige wenige Holzspeicher und Häuser sind im Zentrum geblieben. Allmorgendlich treiben Kinder noch eine kleine Bergziegenherde durch den Ort, nur in der Hauptsaison. Touristische Folklore also. Ganz und gar unfolkloristisch ist, was mit dem Ort selbst geschieht, bedauert Heimatforscher Julen. Was zu wünschen wäre, dass das Dorf nicht größer würde. Oder es hat jetzt schon eine kritische Größe. Vor allem vor 10, 20 Jahren wurden sehr viele Zweitwohnungen gebaut und die sind ja drei Viertel vom Jahr leer, Rollladen runter. Auch nicht gerade das schönste Bild. Weil das auf zwei Drittel der Neubauten zutrifft, hat die Gemeinde bereits reagiert, betont deren Präsident Christoph Bürgin. Zermatt hat schon im 2005 Reglemente geschaffen, damit das nicht alles ausverkauft wird. Weil das Problem ist, es kommt immer sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Geld ins Spiel. Und das wird problematisch. Es kamen die Engländer, die viel kaufen wollten, es kamen dann die Russen, die viel kaufen wollten und dann mussten wir einen Riegel schieben, wenn wir nicht so enden wollen wie andere Stationen. Er meint vor allem bekannte Skiorte in Frankreich wie Courchevel oder Val Thorens mit seinen riesigen Bettenburgen. Es gibt aber auch Fehlentwicklungen, die ganz hausgemacht sind, so dass man mit neuen Bergbahn- und Skiliftanlagen Naturgebiete erschlossen hat, räumt Bürgin ein. Aber in der Zwischenzeit wurde das alles korrigiert und sie bauen heute keine Bahn, wenn sie nicht jemanden von der Umwelt neben sich haben, der ihnen auf die Finger schaut. Und das finde ich richtig. Da hat man vielleicht schon gewisse Eingriffe in die Natur gemacht, die einfach 100 Jahre brauchen, bis sie wieder korrigiert sind. Aber wir sind wirklich dran, solche Fehler nicht mehr zu begehen. Und er beteuert, man wolle nicht mehr so verrückte Sachen machen, sondern die Natur belassen, wie sie ist, gerade weil man ja in ihr aufwachse. Aktuellstes Beispiel ist die umweltbewusst renovierte Hörnli-Hütte am Matterhorn, übrigens im Besitz der Burgergemeinde. Die Bettenzahl ist um ein Drittel auf 130 reduziert worden, der Preis um das Doppelte auf 150 Franken gestiegen. Damit soll der Ansturm auf den Berg verringert werden. Es bringt Geld, schreckt aber auch ab, zumindest manche, Hüttenwart Kurt Lauber. Die Doppelzimmer, die kosten wirklich mehr. Das ist ein Doppelzimmer mit Abendessen, Frühstück, kostet 450 Schweizer Franken. Die haben aber ihre eigene Dusche, eigenes WC. Also das ist wirklich Luxus, aber das ist gefragt. Nicht inbegriffen, ein Gipfelaufstieg mit der Sänfte. Stattdessen lässt sich durch die Panoramafenster der Hütte bis Ende der Jubiläumssaison der nachts von Solarleuchten illuminierte Hörnligrad aus nächster Nähe betrachten. Solches gönnen sich inzwischen deutlich weniger Eurotouristen, dafür aber zunehmend Asiaten aus China, Taiwan, Südkorea und Indien. 150 Jahre nach der Erstbesteigung des Matterhorn-Gipfels erklimmen die Zermatter den Umsatzgipfel, ein jährliches Milliardengeschäft. Wie sagt Gemeindepräsident Bürgin hochzufrieden? Es ist natürlich schon der Berg, der zieht. Und ich muss Ihnen sagen, ich komme jeden Tag, wenn ich hier aufs Büro komme, schaue ich einen Moment hoch, da hat irgendwas Magisches an sich und sieht kein Tag gleich aus. Und so wird es wahrscheinlich auch vielen, vielen Gästen gehen in der ganzen Welt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.